Okay, let's turn to 1 Samuel chapter 14. Gehen wir zum 1. Samuel Kapitel 14. And I'm going to preach on a text that I probably have preached more times at a 1 Samuel than any other text. Das ist eine Passage, aus der ich wahrscheinlich mehr als aus jedem anderen Text vom 1. Samuel gepredigt habe. And whenever I'm invited somewhere to speak for the very first time. Wenn ich wo eingeladen werde zum ersten Mal um zu predigen. And maybe the church is quite traditional. Und vielleicht die Gemeinde dort sehr traditionell ist. And maybe don't know grace very much. Und vielleicht die Gnade nicht sehr gut kennt. I go right to this passage. Dann gehe ich direkt zu dieser Passage. Okay, 1 Samuel chapter 14 starting with verse 24. 1. Samuel 14 Vers 24. Now we remember from last week that Jonathan had won a victory. Erinnert euch von letzter Woche her, dass Jonathan einen Sieg errungen hatte. And suddenly there was momentum in Israel against the Philistines. Und plötzlich gab es Schwung in Israel gegen die Philister. And Jonathan represents the spiritual mind. Und Jonathan repräsentiert das geistliche Denken. His father Saul represents the natural mind. Sein Vater Saul repräsentiert das natürliche Denken. So let's pray. Beten wir. Father, bless these words. Vater, segne diese Worte. To our hearts. Lass sie in unserem Herzen zum Segen werden. Let them liberate us. Lass sie uns befreien. And encourage us. Und ermutigen. And correct us if need be. Und korrigieren, wenn das nötig ist. Thank you for the Holy Spirit. Danke für den Heiligen Geist. Speak to our hearts in Jesus' name. Sprich zu unseren Herzen in Jesu Namen. Amen. Amen. Now watch how the natural mind takes over the spiritual situation. Passt auf, wie der natürliche Verstand eine Situation in die Hand nimmt. Yeah. Where there's already momentum, wo schon Schwung da ist, but the natural mind comes in with its natural thinking, aber die natürlichen Gedanken kommen hinein, thinking that it's spiritual, und denken sich, sie seien geistlich. Verse 24. Vers 24. Now the men of Israel were hard pressed on that day. Als die Männer von Israel an jenem Tag ins Gedränge kamen, for Saul had put the people under oath, beschwor Saul das Volk, saying, "Cursed be the man who eats food before evening." Und sagte, verflucht sei jeder, der vor dem Abend etwas isst. And until I have avenged myself of my enemies. Bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. So none of the people tasted food. Und das ganze Volk kostete keine Speise. Now, is he smart or is he really stupid? Ist er schlau oder ist er wirklich dumm? He comes into the situation, he sees that victory is at hand. Er kommt in die Situation und sieht, dass der Sieg nahe liegt. And he thinks, I'm going to help the situation. Und er denkt, ich möchte der Situation helfen. What would motivate my people to serve me more? Was würde meine Leute motivieren, mir noch mehr zu dienen? Than if I told them they couldn't eat until we won. Was würde sie mehr motivieren, als wenn ich ihnen sage, sie dürfen nicht essen, bis wir gewonnen haben? That's it. Genau, das ist es. What could motivate anyone more than that? Was könnte jemanden mehr motivieren als das? It's a decree. Es ist ein Erlass. No one can eat Niemand until we win. Darf essen, bis wir gewinnen. And everyone said, yeah! Und jeder sagte, yeah! Let's win! Gewinnen wir! So we can eat. Damit wir essen können. And Saul said, that's the way to think. Und Saul sagte, so sollen wir denken. I knew it would motivate them. Ich wusste, dass euch das motivieren würde. Did it motivate them? Hat es sie motiviert? It had the opposite effect. Es hatte den gegenteiligen Effekt. They were hard pressed. Sie waren fühlten sich gedrängt. They had two enemies now. Jetzt hatten sie zwei Feinde. The weakness of their body, die Schwäche ihres Körpers, and the enemy they had to fight, und den Feind, gegen den sie kämpfen mussten. Verse 25. Vers 25. And all the people of the land entered the forest, and there was honey on the ground. Und das ganze Land war in die Zeit der Honigernte gekommen, und es gab Honig auf der Fläche des Feldes. When the people entered the forest, behold, there was a flow of honey. Und als das Volk zu den Waben kam, siehe, da floss der Honig. But no man put his hand to his mouth, for the people feared the oath. Aber niemand brachte etwas davon mit seiner Hand in seinen Mund, denn das Volk fürchtete den Schwur. It's like that in a lot of churches. So ist es in vielen Gemeinden. It's like that in more churches. Es ist sogar so in mehr Gemeinden, als es nicht ist. Most churches, die meisten, too many, let's say this. Oder sagen wir zu viele. People are forbidden, dort wird den Leuten verboten, to partake of grace, an der Gnade teilzuhaben, until we win the victory. Bis wir den Sieg gewinnen. This is what the honey speaks of. Davon spricht der Honig. Ich war einmal im ehemaligen Jugoslawien. I was 25 years old. Da war ich 25. That was 10 years ago. Vor 10 Jahren. And I was preaching a message. Ich habe eine Botschaft gepredigt. And there was about 80 people in the church. Und da waren so 80 Leute in der Gemeinde. I was the guest speaker. Ich war der Gastsprecher. And I'm sitting next to the translator. Ich sitze neben dem Übersetzer. The pastor gets in the pulpit. Der Pastor geht zur Kanzel. Says some harsh words. Sagt sehr harte Worte. 15 people stand up. 15 Leute stehen auf. With their heads bowed. Mit gesenktem Kopf. I thought, oh my gosh, what's going on here? Ich dachte, oh je, was passiert da? Puh. Tense spirit. Ein intensiver Geist. Fear. Furcht. Quietness. Angespannt und Stille. I said, what's going on? Ich fragte, was ist da los? I said, who are these people? Wer sind diese Leute? She said, those are the people who didn't come to church last week. Sie sagte, das sind die Leute, die letzte Woche nicht zur Gemeinde gekommen sind. I said, what's happening? Ich sagte, was passiert jetzt? They have to stand in shame. Sie müssen in Schande stehen. And they are forbidden to partake of the Lord's Supper. Und es wird ihnen nicht gestattet, am Abendmahl teilzunehmen. They will stand in shame. While the others have the Lord's Supper. Sie werden in Schande stehen, während die anderen Abendmahl halten. All because they didn't come to church last week. Nur weil sie letzte Woche nicht in die Gemeinde gekommen sind. Some of you think you have it bad here. Und manche von euch denken, euch geht es schlecht hier. Unbelievable. We would not even imagine that. Unglaublich, wir könnten uns das gar nicht vorstellen. Matter of fact, it's a pretty good idea, I think. Es ist eigentlich eine gute Idee. Okay. We could not imagine that. Wir könnten uns das nicht vorstellen. But this is the way people think. Aber Menschen denken so. Hey, we want the attendance to go up. Hey, wir wollen, dass die Besucherzahlen steigen. So let's make grace conditional. Also machen wir die Gnade, knüpfen wir die an eine Bedingung. When they come to church, they can have grace. Wenn sie zur Gemeinde kommen, dann kriegen sie Gnade. It's brilliant. Das ist genial. I mean, that just makes sense, doesn't it? Das macht doch Sinn, oder? Any intelligent person would agree. Jeder Intelligente würde da zustimmen. If the children do their homework, they get the lollipop. Wenn die Kinder ihre Hausübung machen, gibt's den Schlecker. If they eat their food, they get dessert. Wenn sie ihr Essen aufessen, gibt's auch Nachtisch. When the people come to church, they get grace. Und wenn die Leute zur Gemeinde kommen, kriegen sie Gnade. This is the way it works. So funktioniert das. Or does it? Oder? Or is that just moral light? Oder ist das nur moralisches Licht? Not spiritual light. Nicht geistliches Licht. How about if we give them grace? Wie wär's damit, dass wir ihnen Gnade geben? To establish the heart in Hebrews 13. Um das Herz zu festigen in Hebräer 13. Verse 9. Vers 9. That the heart is established in grace. Dass das Herz gegründet sei in Gnade. So that people can serve with joy. Damit die Leute mit Freude dienen können. And be motivated by God. Und von Gott motiviert werden. Who is working in them. Der in ihnen arbeitet. Philippians 2:13. Philipper 2:13. Both to will and to do, wirkt sowohl das Wollen und das Vollbringen. It's God working in us. Es ist Gott, der in uns wirkt. Why don't we give them grace first? Warum geben wir ihnen dann nicht zuerst Gnade? And see what grace can produce. Und schauen, was die Gnade hervorbringen kann. Maybe. Vielleicht. Somebody might even say. Mag jemand sagen? I am what I am by the grace of God. Ich bin, der ich bin, durch die Gnade Gottes. And I worked harder than them all. Und ich habe schwerer gearbeitet als alle. But it wasn't me. Aber es war nicht ich. It was the grace of God that was with me. Es war die Gnade Gottes, die mit mir war. But let's read on. Aber lesen wir weiter. Verse 27. But Jonathan had not heard what his father, when his father put the people under oath. Vers 27. Jonathan aber hatte nicht gehört, dass sein Vater das Volk mit einem Schwur belegt hatte. Sometimes the best people in the church are the people who have never heard of Christianity. Manchmal sind die besten Leute in der Gemeinde jene, die noch nie was vom Christentum gehört haben. They have not been ruined in their mind. Sie sind in ihren Gedanken nicht zerstört worden. Jonathan hadn't heard anything. Jonathan hatte nichts gehört. Right? There's no conflict between the law and grace. Da war kein Konflikt zwischen dem Gesetz und der Gnade. And old religious baggage. Und altem religiösen Gepäck. Right? Just people get saved and you teach them and they're on their way with joy. Einfach Leute werden einfach gerettet, du lehrst sie und sie gehen voran mit Freude. They don't have hang-ups in their marriage. Sie haben keine Durchhänger in der Ehe. You know, the spouse fails or it's like, ah, forget it, let's go on. Der Partner macht einen Fehler, macht er nichts, gehen wir weiter. Everybody fails, let's go on. Jeder macht mal Fehler, gehen wir weiter. Yeah, just like normal thinking people who have received grace. Einfach normal denkende Leute, die Gnade empfangen haben. And then you get these people who were so complicated. Und dann bekommst du Leute, die so kompliziert sind. They've heard too much. Sie haben zu viel gehört. It's like too many verses in their mind. Es gibt zu viele Verse in ihren Gedanken. That are do's and don'ts. Die tu das und tu das nicht sind. Hey, let's have a nice time together. Hey, verbringen wir doch eine schöne Zeit zusammen. You are my spouse. Du bist mein Partner. What? Was? Like the person can't even function. Die Person kann nicht funktionieren. But the oath. The oath. Aber der Schwur. What oath? Welcher Schwur? Are we allowed to be happy? Dürfen wir überhaupt glücklich sein? Der Schwur. What is all that? Was ist das alles? Jonathan had not heard. Jonathan hatte das nicht thank gehört. The Lord. Gott sei Dank. And I often say thank you. Thank the Lord that these people haven't heard anything yet. Und ich sage oft Gott sei Dank, danke, dass diese Leute noch nichts gehört haben. You have to pull everything apart. Du musst da alles auseinandernehmen. And sit in counsel for hours and say that's not even biblical. Und stundenlang reden. Und du denkst dir, das ist gar nicht biblisch. Jonathan had not heard when his father put the people under the oath. Jonathan hatte nicht gehört, wie sein Vater das Volk unter den Schwur getan hatte. Verse 27. Therefore he put out the end of the staff that was in his hand and dipped it into the honeycomb. Und er streckte die Spitze seines Stabes aus, den er in der Hand hatte, und tauchte sie in die Honigwabe. And put his hand to his mouth. Und führte seine Hand wieder zu seinem Mund. And he became depressed. Und er wurde deprimiert. Does it say that? Steht es dort? No, he became, his eyes brightened. Und seine Augen wurden wieder hell. How wonderful. Ich fühle mich großartig. Hey, do you know that God loves you the way you are? Hey, weißt du, dass Gott dich so liebt, wie du bist? No. Nein. Yeah. Ja. Do you know in Psalm 103, verse 12? Weißt du, in Psalm 103, Vers 12? It says he pities us. Da steht, er hat Mitleid mit uns. Because he knows that we're just dust. Weil er weiß, dass wir Staub sind. He knows. Er weiß es. He pities us. Er hat Mitleid he mit loves uns. Us. Er liebt uns. He's for us. Er ist für uns. No. Nein. But I haven't done anything. Aber ich habe ja nichts gemacht. Why do you have to do something to receive that? Warum musst du etwas tun, um das zu empfangen? Why do you have to produce something to have a good marriage? Warum musst du etwas hervorbringen, um eine gute Ehe zu haben? Why can't you just relax? Warum kannst du dich nicht entspannen? Why can't you just have fun in life? Warum kannst du nicht einfach Spaß haben im Leben? Look, the universe. Schau, das Universum. It reminds me of God. Es erinnert mich an Gott. And people are always looking at everything so negative. Und die Leute schauen auf alles so negativ. Just instead of just enjoying life. Anstatt dass sie das Leben genießen. Oh, the air to breathe. Die Luft zum Atmen. The oranges to eat. Die Orangen zum Bananas. Essen. Bananen. Right? Lamb cutlet. Lammkotelett. I remember my wife. My wife makes the best lamb cutlets. Ich erinnere mich, dass also meine Frau macht die besten Lammkoteletts. And one night. Und eines Abends I was in the office and she said, "Hun, come home." War ich im Büro und meine Frau rief an und sagte, Schatz, komm nach Hause. Dinner is almost ready and I'm going to throw the lamb in the pan. Das Abendbrot ist schon fast fertig, Abendbrot, und ich werde das Lamm noch in den Ofen tun. Okay, I'm on my way. In die Pfanne. Also ich fahre. This is like our favorite meal. Das ist unser Lieblingsessen. So, I know, I call her, like, I'm almost home. She's like, fine. Ich rufe sie an und sage, ich bin fast schon zu Hause, und sie tut's rein. So I get home. Also komme ich nach Hause. And there's guests. Und es sind Gäste. Oh, great, great. So we sit down with these three girls, you know. Ah, super. Und wir setzen uns hin mit diesen drei Mädchen. Budapest or somewhere, you know. Frauen aus Budapest oder so. Couple Americans and. Ein paar Amerikaner. And we're eating, you know. Und wir essen. And I start to eat the lamb. Und ich beginne das Lamm zu essen. Tastes like leather, you know. Es schmeckt wie Leder. I'm just chewing away on it. Und ich kaue darauf herum. I said, "Hon, what did you do to the lamb?" Und ich sagte, Schatz, was hast du mit dem Lamm gemacht? And I said, "She makes it so much better than this." Und ich sagte, "What did you do?" Sie macht das normalerweise so viel besser. Was hast du gemacht? And she kicks me under the table. Und sie haut mich, also stößt mich unterm Tisch. I said, "Oh, she's embarrassed." Ich sagte, ah, sie schämt sich. So I just keep eating. Also ich esse einfach weiter. And I said, I just couldn't control myself. I said, "What did you do? She makes it so much better than this." Ich konnte mich nicht kontrollieren. Ich sagte, was hast du gemacht? Sie macht es normal so viel besser. Und wieder ein Tritt unter dem Tisch. She's embarrassed. Und ich dachte, oh, es ist ihr peinlich. So I'm eating and trying to eat it. It's like leather, you know. Versucht es zu essen. Das ist wie Leder. So I said, "I'm so sorry." Und ich sage, es tut mir so leid. The third time, das dritte Mal. I don't know what's with this lamb. I said, "She makes it so much better than this." Ich weiß nicht, was mit diesem Lamm los ist. Sie macht das and so viel besser. Boom, under the table. Und ein Riesentritt unter dem Tisch. And then after they left, I said, "What'd you kick me for three times?" Dann habe ich, nachdem sie weg waren, habe ich gefragt, warum hast du mich getreten dreimal? I was just building you up. Ich habe dich nur aufgebaut. She says, "They cooked it." Sie hat gesagt, die haben das gekocht. I didn't cook it. Ich habe es gar nicht gekocht. They told me they know how to make good lamb, so they cooked it. Sie haben mir gesagt, sie wissen, wie man gutes Lamm macht, so haben sie es gekocht. I thought they deserved it. They. Ich dachte mir, das haben sie verdient. They ruined my dinner. Sie haben mein Abendessen verpasst. They stuck it in the oven for 45 minutes. That's not how you make lamb. Sie haben es 45 right? Minuten in den Ofen gesteckt. So macht man doch kein Lamm. Okay, back to the message. Zurück zur Botschaft. Their eyes were brightened. Okay, now what? Seine Augen leuchteten. Verse 28. Vers 28. Then one of the people answered and said, einer von dem Volk aber fing an und sagte, "Your father strictly put the people under oath, saying, dein Vater hat das Volk feierlich beschworen und gesagt, cursed be the man who eats food today. Verflucht sei jeder, der heute etwas essen wird. And the people were weary. Und so ist das Volk matt geworden. Do you know that Christianity is tired? Wisst ihr, dass das Christentum, die Christen müde sind? Habt ihr schon müde Christen getroffen? I've been a guest speaker in churches where the people were so tired. Ich war Gastsprecher in Gemeinden, wo die Leute so müde waren. I thought, oh my gosh. Ich dachte, du liebe Güte. So I preached this message. So habe ich diese Botschaft gepredigt. And everybody was so happy. Und jeder war so glücklich. They're like all smiling. Sie haben gelächelt. And the pastor was smiling. Und der Pastor hat gelächelt. And I thought, wow, God is really moving today. Und ich dachte, wow, Gott bewegt wirklich Dinge heute. So the pastor gets up after me. Heißt Jesus, und der Pastor kommt dann nach mir. And he says, "Now didn't you hear that message?" Und sagt, habt ihr nicht diese Botschaft gehört? Now. Und we're all going to be here next week, right? Wir werden jetzt alle nächste Woche hier right? sein, stimmt? We're all motivated by grace, right? Wir sind alle jetzt motiviert durch Gnade, oder? But he missed the whole thing. Ich habe mir gedacht, er hat alles missverstanden. And the people were weary again. Und die Leute waren wieder müde. Look at verse 29. Vers 29. Then Jonathan said, da antwortete Jonathan, "My father has troubled the land." Mein Vater bringt das Land in Unglück. This is the same statement that is made in Acts chapter 15. Die gleiche Aussage wird in Apostelgeschichte 15 getroffen. By the apostle James. Über den Apostel Jakobus. When they had the great debate in Jerusalem. Wo sie die große Diskussion hatten in Jerusalem. Because all these Gentiles were coming to Christ. Weil all diese Heiden zu Christus kamen. So they had this big Jerusalem council. So hatten sie ein großes Konzil in Jerusalem. Everybody was there. Jeder war dort. The Apostle Paul. Apostel Paulus. Everybody. Jeder. Peter. Petrus. James was dead, but everybody else. Jakobus war schon tot, aber alle anderen. And a lot of disciples. Und viele der Jünger. And suddenly the Christians who were used to be Pharisees or still were Pharisees. Und Christen, die früher Pharisäer waren oder noch immer zu dem Zeitpunkt Pharisäer waren. We believe. Sagten wir glauben. That those Gentiles who are getting saved need to get circumcised. Dass jene Heiden, die sich bekehren, beschnitten werden müssen. That's what we believe. Das glauben wir. And they have to hold, they have to keep to the law of Moses. Und sie müssen das Gesetz des Mose beachten. Well, that's fair. I mean, das ist doch fair, oder? What do they know? You know, was wissen die schon? Come on, they got salvation as a gift. Sie kriegen die Errettung als Geschenk. So they have to get circumcised now. Just, I mean, it's healthy, you know, whatever. You also know. Jetzt müssen sie nur noch beschnitten werden. What's wrong with ist ja auch gesund? I mean, what's wrong with the law of Moses? We've been living by for 1500 years. Es ist ja auch nichts falsch daran. Und was ist auch falsch mit dem Gesetz von Mose? Wir haben da seit 150 Jahren leben wir danach. 1500 years. 1500 Jahren. And Peter says. Und Petrus sagt. Brethren. Brüder. We were saved by grace. Wir wurden auch durch Gnade errettet. God gave us the Holy Spirit. Gott gab uns den Heiligen and Geist. He gave them the Holy Spirit. Und er gab ihnen den Heiligen Geist. Why do we want to put a yoke on them? Warum wollen wir ein Joch ihnen auferlegen? That neither our fathers could bear or we could bear. Welches nicht einmal unsere Väter noch geschweige denn wir tragen konnten. And then James spoke up. Und dann sprach Jakobus. He was leading the Jerusalem church. Er leitete die Gemeinde in Jerusalem. And he says, I say, no burden on them. Ich sage, keine Last auf sie. And that was it. Und das war's. And a couple of little things that they could just keep, so there's no friction between the Jews and the Gentiles. Und ein paar Dinge, die sie beachten konnten, damit es keine Reibereien gab zwischen den jüdischen und den Don't trouble the people. Besorgt nicht die Leute. Don't put a burden on the people. Gebt keine Last auf die Leute. The land is weary. Das Land ist matt. My father has troubled the land. Mein Vater bringt das Land in Unglück. There's teaching today in America. Es gibt in Amerika heute Lehren. That says you are not a believer unless you are a disciple. Die sagen, du bist nicht gläubig, außer dass du ein Jünger bist. One of the most famous Bible teachers in America teaches that. Einer der berühmtesten Bibellehrer in Amerika lehrt das. Unless you are a disciple, you are not saved. Wenn du kein Jünger bist, bist du nicht gerettet. Wow. This guy was asked on television. Und derjenige wurde gefragt im Fernsehen. If you died tonight, wenn sie heute Abend sterben würden, where would you go? Wo würden sie hingehen? He thought. Er hat nachgedacht. And then his answer was. Und dann hat er geantwortet. I'm 99% sure I'd go to heaven. Ich bin mir zu 99% sicher, dass ich in den Himmel komme. 99? You're not 100% sure. Du bist dir nicht hundertprozentig sicher. The blood of Christ doesn't give you 100% security. Das Blut Christi gibt dir keine hundertprozentige Sicherheit. This man troubles the land. Dieser Mensch bringt das Land in Unglück. His whole emphasis sein ganzer Schwerpunkt is to try to stop lawlessness in the church. Ist zu versuchen, Gesetzlosigkeit in der Gemeinde zu stoppen. The whole point of his preaching das, worum sich seine Predigt dreht, is to make sure that there's no one in the church that is living in sin. Ist sicherzugehen, dass niemand in der Gemeinde ist, der in Sünde lebt. Will you ever have that? Wirst du das je haben? That you have a perfect church? Dass du eine vollkommene Gemeinde hast? If your church ever reaches even near perfection, wenn deine Gemeinde überhaupt der Perfektion nahe kommt, it would attract so many people because of the brilliance of its glory, würde es so viele Menschen anziehen wegen der Herrlichkeit sein wegen dem Schein seiner that Herrlichkeit, we'd be overrun by sinners. Dass wir von Sündern überschwemmt würden. And it would start all over again. Und dann können wir wieder von vorne beginnen. This man troubles the land. Dieser Mensch bringt das Land in Unglück. My father has troubled the land. Now watch. See now how my eyes have brightened because I tasted a little of this honey. Seht doch, wie meine Augen hell geworden sind, weil ich ein wenig von diesem Honig gekostet habe. How much more if only the people had eaten freely. Wie viel mehr, wenn das Volk heute tüchtig gegessen hätte? today of the spoil of their enemies, which they found. Seiner Feinde, die es gefunden hat. For now the slaughter among the Philistines has not been great. Denn jetzt ist die Niederlage unter den Philistern nicht groß. Oh, sure, the church is growing. Oh, natürlich wächst die Gemeinde. I mean, it's present. Sie ist. God is moving. Sie ist da und Gott bewegt sich. But it's not a great victory. Bewegt Dinge, aber es ist keine großer Sieg. There's victory. Es gibt Sieg. But it could have been a fantastic victory. Aber es hätte eine überragende Sieg sein können. What if we would give grace? Wie wäre es, wenn wir Gnade geben? If we would freely embrace the sinner. Wenn wir den Sünder einladen, freizügig. It's always a risk. Es ist immer ein Risiko. There's always somebody. Es gibt immer jemanden, who's at the agape or some, and I just think, der beim Agape ist oder irgendwas und ich denke, remember, one couple came up at the agape. Ich erinnere mich, ein Paar kam während der Agape. And I was working with them, you know. Ich habe mit ihnen gearbeitet. And I love them so much. I knew they were in a process. Und ich habe sie so geliebt und ich wusste, sie befinden sich in einem Prozess. And nobody knew they weren't married. Niemand wusste, dass sie nicht verheiratet waren. They were living together. Sie haben zusammen gelebt. And I talked to them. Und ich habe immer wieder mit ihnen gesprochen. Und jetzt waren sie im Prozess. It was like, give them some grace. Verheiratet zu werden und ich habe ihnen immer Gnade gegeben. So they could have a capacity. Damit sie Kapazität haben könnten. To make these decisions. Um diese Entscheidungen treffen zu können. These are risky things. Das sind riskante Dinge. You risk losing your reputation as a preacher. Du riskierst deinen Ruf als Prediger. But the thing is, if I give them grace. Aber es ist so, wenn ich ihnen Gnade gebe. That means if I just love them freely. Das heißt, wenn ich sie freizügig liebe. In the state that they are. In dem Zustand, in dem sie sich befinden. Will it motivate them to make the right decisions? Wird es sie motivieren, die richtigen Entscheidungen zu treffen? So the one came up and said, "Hi, my name is so and so." Also der eine kam und sagte, "Hallo, ich heiße so und so." I come from here. Ich komme aus hier. I've been in the church a year. Ich bin seit einem Jahr in der Gemeinde. I live in this district. Ich lebe in diesem Bezirk. And I have a cat. Und ich habe eine Katze. Then the other one comes up. Und der andere Hi, kommt. Hi, I'm so and so. Hallo, ich bin so und so. I've been in the church a year. Ich bin seit einem Jahr in der Gemeinde. I live in the same district. Ich lebe im gleichen Bezirk. And I have a cat. Und ich habe eine Katze. I thought, oh no. Und ich dachte, so oh nein. I got up and I said, so when you get married. Und ich habe dann gesagt, also wenn ihr dann heiratet, you're gonna have two cats, right? Habt ihr dann zwei Katzen, gell? And they looked at me like, what? Die haben mich angeschaut, was? And the church went, what? Und die Gemeinde hat gesagt, And I said, never mind. Ich habe gesagt, ach egal. It's risky. Es ist riskant. Will that turn? Wird es sich wenden? Wait a minute. If we give the people food. Warte mal, wenn wir den Menschen Essen geben. They're not going to want to fight. Wollen sie doch nicht. They're going to camp out. Wollen sie nicht kämpfen, sondern sie wollen sich hinsetzen. They're going to have a picnic. Und ein Picknick machen. Okay, you can eat and then fight. Okay, jetzt esst erst einmal und dann kämpfen wir. Yeah, let's make a barbecue here. Dann wollen wir erstmal grillen hier. Oh yeah, let's have a big feast. Machen wir ein großes Fest. That's what they'll do. Das werden sie machen. If we love them like they are, wenn wir sie so lieben, wie sie sind, they'll stay like they are. Dann werden sie so bleiben, wie sie sind. Won't they? Oder? Duh, won't they? This is the way people think. So denken die Menschen. This is not the way God thinks. Aber Gott denkt nicht so. Look at the result. Schaut euch das Ergebnis an. Of putting people under the law. Wenn man Leute unter das Gesetz tut denying them from grace. Und ihnen die Gnade vorenthält. And they struck among the Philistines that day. Und sie schlugen die Philister an jenem Tag from Michmash, von Michmas. That sounds like a Hungarian town. Das hört sich wie ein ungarisches Dorf an. Michmash and Ajalon. Michmas bis nach Ajalon. Ja, yeah, Ajalon. And the people were very weary. Und das Volk war sehr matt geworden. And the people rushed greedily upon the spoil. Und das Volk fiel über die Beute her. And took sheep and oxen and calves. Und sie nahmen Schafe, Rinder und Kälber. And slew them on the ground. Und schlachteten sie einfach auf der Erde. And the people ate them with the blood. Und das Volk aß das Fleisch über dem Blut. They ate them raw. Sie haben sie roh gegessen. They just killed everything. Sie haben einfach alles getötet. And they just started cutting and like, where's the fire? Haben begonnen zu schneiden. There is no fire. Wo ist das Feuer? Es gibt kein Feuer. They're just eating and there's blood everywhere. Und sie essen und überall ist Blut. Eating raw, just raw sheep, raw everything. Sie essen rohe Schafe, alles roh. This is what that produces. Und das ist, was das produziert. If you deny people grace freely, wenn du den Leuten die freizügige Gnade and you starve them und sie aushungerst, into obedience, in den Gehorsam hinein, it will only last for a season, wird es nur eine Zeit lang dauern, and then a time will come where they will just throw themselves into lawlessness. Und dann wird eine Zeit kommen, in der sie sich in die Gesetzlosigkeit hineinwerfen. But thank God there's honey tonight, huh? Aber Gott sei Dank, dass es heute Abend Honig gibt. And it only takes a little bit of honey to brighten the eyes. Und man braucht nur ein wenig Honig, um die Augen zum Leuchten zu bringen. To love people freely. Menschen freizügig zu lieben. With an expectation. Mit einer Erwartung. I know where I want to bring them. Ich weiß, wo ich sie hinbringen möchte. I know I want this couple to get married. Ich weiß, dass ich möchte, dass dieses Paar heiraten wird. But what would be better? Aber was wäre besser? Putting a sign on the door on Sunday. Eine Tafel an die Tür zu machen am Sonntag. Any couples living together are not welcome. Jedes Paar, die nicht verheiratet sind und zusammen wohnen, ist nicht willkommen. Not welcome. Nicht willkommen. And scripture verse. Und ein Bibelvers. Get married and come back. Werde verheiratet und komm zurück. Number two. Zweitens, anyone, jeder, who has a problem with drinking, der ein Problem hat mit Alkohol, go to the alcohol association and straighten it up. Geh zur Alkoholgesellschaft und werd's los. Whatever it is, wie auch immer die heißt. You know, Alcoholic Anonymous, whatever. Anonyme Alkoholiker. And come back. Und komm zurück. Number three. Drittens. Anyone who has a temper. Jeder, der aggressiv wird. And gets angry. Und aggressiv wird. Not welcome. Nicht willkommen. Anyone with a bad marriage, not welcome. Jeder mit einer schlechten Ehe, nicht willkommen. Anyone who yells at their kids, not welcome. Jeder, der seine Kinder anschreit, nicht willkommen. Anyone who scolds taxi drivers, not welcome. Jeder, der auf Taxifahrer schimpft, nicht willkommen. Anyone who has lustful thoughts, not welcome. Jeder, der lustvolle Gedanken hat, ist nicht willkommen. If you didn't give your tithes and offerings to your last church, not welcome. Wenn du den Zehnten nicht in deiner letzten Gemeinde gegeben hast, nicht willkommen. Where does it stop? Wo hört es dann auf? It's ridiculous. Es ist lächerlich. And there are churches where people wait at the doors. Und es gibt Gemeinden, wo die Leute vor der Tür warten. With measuring tapes. Mit einem Maßband, ja. And they measure the dresses of the girls. Und sie messen, wie lang das Kleid der Mädchen ist. You laugh. Ihr lacht. But it's true. Aber es ist wahr. There are people in churches who wait at the doors. Es gibt in Gemeinden Leute, die an der Tür warten. And they say to people, you're not going in dressed like that. Und sie sagen zu Leuten, so kannst du nicht reinkommen. Go home and get a tie and you come back. Geh nach Haus, hol dir einen Schlips und komm wieder. Wow. Wow. Krawatte. What is this? Was ist das? What did she say? Schlips. It's German. Ah, okay, Schlips. Okay. It just didn't sound very good. Okay. Hat nicht sehr gut geklungen. Yeah. So this is it. Das ist das. But what if we just love them freely? Aber wie wär's damit, wenn wir sie freizügig lieben? We see the danger. Wir sehen die Gefahr. We know that they can take advantage of it. Wir wissen, dass sie das ausnutzen können. But didn't Jesus know that? Aber wusste Jesus das nicht auch? But Father. Aber Vater. Okay. I'll go down and die. Okay, ich gehe hinunter und sterbe. Two questions. Zwei Fragen. Why me? Warum ich? Why not you? Warum nicht du? I can cover the throne for a while. Ich könnte den Thron schon, das könnte ich schon besorgen. And second question. Zweite Frage. If I do go through with this. Wenn ich das wirklich durchhalte. I'm thinking about it. Also ich denke darüber nach. If I go through with this. Wenn ich das bestehe. And get crucified and all that stuff. Und gekreuzigt werde mit allem drum und dran. What if some people don't believe? Was ist, wenn manche dann nicht glauben? Then what? Was ist dann? Did I do it for nothing? Habe ich dann umsonst gemacht? That's the risk. Das ist das Risiko. People will do, we will judge them according to what they do with grace. Wir richten Menschen. God will judge people. Gott wird Menschen richten. According to what they do with the gift of grace. Gemäß dem, was sie mit dem Geschenk der Gnade getan haben. Yeah. Yeah. And that's it. Und das ist es. If they reject Christ, wenn sie Christus ablehnen, God will say, what more could I have done? Wird Gott sagen, was hätte ich sonst noch machen können? In Isaiah 5:4. In Jesaja 5:4. There's nothing more. I did everything I could do. Es gibt nichts mehr. Ich habe alles getan, was ich konnte. You are lost. Du bist verloren. By your own choice. Durch deine eigene Wahl. Not by mine. Nicht durch meine. So, isn't that a great story? Ist es nicht eine wunderbare Geschichte? Just, it motivates you to take a risk. Es motiviert dich, ein Risiko einzugehen and freely love people und Menschen freizügig zu lieben out of their problem. Aus ihrem Problem heraus. And you take a risk because it could backfire. Und du nimmst ein Risiko, weil der Schuss könnte nach hinten losgehen. But life is a risk. Aber das Leben ist ein Risiko. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Lord, we thank you tonight, Herr, wir danken dir heute Abend for your grace, für deine Gnade, that we freely partake of, an der wir freizügig teilhaben können. And Lord, we thank you. Und Herr, wir danken dir. Thank you for the body of Christ. Danke für den Leib Christi. Thank you for those listening on the website. Danke für alle, die auf der Website zuhören. Bless their hearts, Lord. Segne ihre Herzen, Herr. Thank you for our friends around the world. Danke für unsere Freunde auf der ganzen Welt. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.